Und dies waren die Söhne Davids, die ihm in Hebron geboren wurden, der erstgeborene Amon, von Ahinom aus Jezreel, der zweite Daniel, von Abigail aus Karmel, der dritte Absalom, der Sohn Machas, der Tochter des Königs Talmai von Gesur, der vierte Adonia, der Sohn Haggits, der fünfte Sephatia, von Abital, der sechste Jitrim, von seinem Weibe Egla. Secher wurden ihm in Hebron geboren, dort regierte er 7 Jahre und 6 Monate und 33 Jahre regierte er in Jerusalem. Diese aber wurden ihm in Jerusalem geboren, Simea, Sobab, Nathan und Salomo, zusammen 4, von Batsua, der Tochter Amiels, ferner Jipa, Elisama, Eliphelet, Noga, Nefik, Japhia, Elisama, Eljada, Eliphelet, zusammen 9. Das sind sämtliche Söhne Davids, abgesehen von den Söhnen von Kebs Weibern. Und Tamar war ihre Schwester. Und Salomos Sohn war Rehabeam, dessen Sohn war Abia, dessen Sohn Esa, dessen Sohn Josaphat, dessen Sohn Joram, dessen Sohn Ahasja, dessen Sohn Jos, dessen Sohn Amazia, dessen Sohn Asaja, dessen Sohn Jotam, dessen Sohn Ahas, dessen Sohn Hiskia, dessen Sohn Manasse, dessen Sohn Amon, dessen Sohn Josia. Und die Söhne Josias waren, der erstgeborene Johanan, der zweite Joachim, der dritte Zedekia, der vierte Salom. Und die Söhne Joachims waren, sein Sohn Jechonja, dessen Sohn war Zedekia. Und die Söhne Jechenjas, des Gefangenen, waren, sein Sohn Sealtiel, Malchiram, Pedaja, Seneazza, Jekamja, Hosama und Netabja. Die Söhne Pedajas waren, Serubabel und Simei, und die Söhne Serubabels, Mesulam und Hanania. Deren Schwester war Selomit. Ferner Hasuba, Ohel, Berechia, Hasadia, Jusapeset, zusammen 5. Die Söhne Hananias waren, Pelatscha und Jesaja, die Söhne Refajas, die Söhne Anans, die Söhne Obadjas, die Söhne Sechanias. Die Söhne Sechanias waren, Semaja, und die Söhne Semajas, Hattus, Jigeal, Baria, Neaja, Safat, zusammen 6. Die Söhne Neajas waren, Eljönai, Hiskia, Asrikam, zusammen 3. Die Söhne Eljöne aber waren, Hodavia, Eljasib, Pelaja, Akub, Johanan, Delaja, Anani, zusammen 7.